Hi, hier ist Jessica aus dem COBZ und wie du im Titel schon gesehen hast, geht es heute darum, einfach Mama sein. Warum ich dieses Thema gewählt habe und es mir so auf dem Herzen liegt, kann ich ganz kurz erklären. Und zwar habe ich in den letzten Wochen und Monaten den Siegreich Leben Online-Kongress vorbereitet und es hat mich enorm viel Zeit und Energie und Kraft gekostet, diesen Kongress auf die Beine zu stellen, so dass er auch kostenlos sein kann. Das war echt eine Mammutaufgabe, da ich alles von der Pike auf lernen musste. Ich wusste nicht mal, wie eine Webseite designt wird und all diese Dinge. Naja, das irgendwie die Vorgeschichte. Jetzt ist der Kongress fertig. Er läuft gerade. Wenn du dieses Video siehst oder diese Podcast-Episode hörst, dann ist er wahrscheinlich schon vorbei. Ich packe dir den Link zum Kongresspaket trotzdem in die Infobox und in die Shownotes. Also einfach Mama sein. Was bedeutet das? In dieser Zeit, die ich eben beschrieben habe, ist einfach Mama sein so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich war echt viel zu viel am Laptop und ich habe viel zu viel gearbeitet, aber ich wollte diesen Kongress so sehr machen. Ich wollte so sehr diese Botschaft raus in die Welt tragen. Und als ich dann fertig war mit dem Kongress, war ich 2 Tage wie, ich war völlig erledigt, ich hatte Muskelkater, mir ging es schlecht. Und dann ist mir aufgefallen, wie wenig ich Mama war. Nicht, dass ich gar keine mehr war, aber ich war nur noch so eine versorgende Mutter. Wisst ihr, so diese Pflichtmutti, die irgendwie alles so macht, damit die Kinder nicht verhungern und trotzdem noch irgendwie in sauberen Klamotten aus dem Haus gehen und eine frische Windel haben. Aber ich war nicht mehr die Mutti, zu der meine Kinder kommen konnten, wenn sie reden wollten, wo sie einfach mal einen Witz so von der Seite loslachen lassen können und ich dann mitgelacht habe. Ich war nicht mehr die Mutter, die spontan 5 Minuten alle stehen und liegen lässt, um sich draußen im Gras mit meinem Baby ein paar Grashalme anzugucken oder Kleeblätter. Ich war nicht mehr die Mutter, die mit meiner großen Tochter in der Küche abends stand und irgendwelche veganen Süßigkeiten gemacht hat, sondern ich war eine viel zu viel beschäftigte Mutter. Und versteht mich nicht falsch, ich habe diesen Kongress gerne gemacht und ich stehe da 100% hinter, aber ich möchte mit dieser Aufnahme, mit diesem Video, mit diesem Podcast einfach den Impuls geben, einfach wieder Mama zu sein. Zwischendurch. Also ich weiß, wir haben als Mütter so eine extreme Vielfachbelastung. Also es ist unglaublich, was wir leisten müssen. Ich empfehle immer jeder Frau, die in meine Beratung kommt, schreib dir mal auf einen Zettel auf, was du am Tag und in der Woche und im Monat und im Jahr so leistest. Und meistens reicht ein Zettel nicht aus. Also das habe ich noch nie erlebt, dass ein Zettel gereicht hätte. Und eben, wir haben so viele Aufgaben und Gott spricht in Sprüche 31 ganz klar darüber, wo unsere Aufgaben liegen. Aber er sagt auch, wir müssen delegieren. Also bitte stürze dich jetzt nicht auf alle diese Aufgaben und denk, du musst das alleine schaffen. Und Gott spricht auch im Buch Prediger Salomon darüber, dass es für alles eine Zeit gibt. Ich habe jetzt leider keine Verse für euch, weil dieses Video ziemlich spontan ist. Aber ihr könnt es nachlesen. Google wird euch die passenden Verse ausspucken. Und es ist einfach die Frage, warum schaffen wir das nicht, einfach Mama zu sein? Warum schaffen wir das nicht, damit zufrieden zu sein? Also es gibt vielleicht diese Mütter, die nur in der Kinderbetreuung ihre Erfüllung finden. Und das sind bestimmt super Mütter. Also ich kenne auch eine. Die hat ganz viele Kinder und die liebt einfach Mama sein. Und sie ist so ein bisschen auch meine Inspiration. Aber die Frage ist eben einfach Mama sein. Also einfach mal Zeit nehmen und Mama sein. Es gab neulich so eine Situation, ich war einkaufen mit meinem Baby und mit meiner großen Tochter und ich habe meinem Baby mal gezeigt, dass man an den Ästen vom Baum rascheln kann. Und bei uns wachsen gerade die Eicheln, wie wahrscheinlich überall auch. Und wir sind vom Einkaufen zurück und unter diesem Baum blieb sie stehen und hob ihren Arm. Also sie wollte unbedingt nochmal dieses Blatt berühren. Und ich bin echt stehen geblieben, obwohl ich noch in diesem Kongressdenken war und gedacht habe, okay, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und bin einfach stehen geblieben. Ich habe einfach den Moment genommen mit meinem Baby und ihr nochmal die Möglichkeit gegeben, an dem Blatt zu rascheln. Wir haben sogar eine Eichel gepflückt, die sie dann gehalten hat und vor der Haustür abgelegt hat. Aber das sind diese Momente, einfach Mama sein. Ja, das muss vielleicht manchmal nicht den ganzen Tag geschehen. Ich mache jetzt auch dieses Video, also jetzt, ne, bin ich ja gerade auch nicht nur Mama, aber vor 5 Minuten lag ich noch mit meinem Baby im Bett und habe mit ihr gekuschelt, damit sie einschlafen kann. Einfach Mama sein ist so eine Aufgabe, die kann kein Papa. Also Väter sind super und die Väter von heute haben Gott sei Dank echt einen Wandel durchgemacht. Also es sind pädagogisch sehr engagierte Väter, finde ich, in dieser Zeitepoche. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Aber Väter können nicht Mütter sein. Denn Gott hat sie ja unterschiedlich gemacht. Und Frauen sind einfach, wir sehen das in der Frau aus Sprüche 31, ganz anders belastbar. Und das können Väter nicht leisten. Väter können nicht arbeiten und gleichzeitig ihre Kinder erziehen und noch irgendwie ein warmes Herz haben und noch eine warme Suppe auf den Tisch stellen und abends noch liebevoll eine Geschichte vorlesen. Das können Väter nur bedingt. Also vielleicht eine Zeit lang, wenn die Mami mal weg ist, dann klappt das. Aber langfristig glaube ich nicht, dass Väter das leisten können. Und dabei noch gute Charaktere bilden, ja. Also das ist ja das. Wir sind filigran gestaltet, wir Frauen. Und wir sind filigran gemacht, um filigran Charakter zu bilden. Ich habe das schon mal irgendwo erzählt in irgendeinem Interview, glaube ich. Und so hat Gott uns gerüstet. Und einfach Mama sein bedeutet, dass wir unsere filigrane Genialität nehmen und sie in unsere Kinder packen. Ja, dass wir uns einfach mal mit unseren Kindern wieder auseinandersetzen. Dass wir einfach mal, wenn unsere Kinder nach Hause kommen, uns 10 Minuten nehmen und sagen, ey, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Was hast du erlebt? Erzähl mal. Ich glaube, das geht in unserem Alltagsstress, in unserem beruflichen Kram, was wir so tagtäglich machen, echt unter. Und ja, nehmt euch mal wieder die Zeit, liebe Mamas oder auch Omas und Tanten, was ihr auch immer seid, und informiert euch mal wieder bei euren Kindern. Also einfach Mama sein. Lasst euch diese Zeit, die ihr mit eurem Kind verbringen wollt, nicht wieder wegnehmen von Arbeit oder Haushalt oder Telefon oder der Freundin, die anruft oder ich weiß nicht, die Facebook-Nachrichten, die eintrudeln, ich habe keine Ahnung. Also auf dem Kongress haben wir das toll gesagt, eigentlich sollte es eine Handyzeit am Tag geben und der Rest des Tages sollte irgendwie für die Familie sein. Das ist natürlich nicht immer gleich umsetzbar und auch ganz schön schwierig, glaube ich, gerade so jemand wie ich. Und ich glaube, vielen geht es das so, dass wir unseren Familienalltag irgendwie ganz viel übers Handy regeln. Also der muss da sein, der muss da sein, hier muss noch ein Termin rein, da muss ich noch jemanden organisieren, der fährt oder abholt oder. Also unsere Handys sind ja tatsächlich eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Und wir werden auch irgendwie immer abhängiger von den Dingern, ja. Also nicht abhängig und Handysucht, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich meine, so als Gebrauchsgegenstand sind wir immer abhängiger von unserem Mobiltelefon. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Einfach Mama sein. Ich weiß, ich wiederhole das und ich werde es noch tausendmal wahrscheinlich wiederholen in dieser Folge. Weil das so wichtig ist, einfach Mama zu sein. Wir sind Charaktergestalter. Ja, wir prägen unsere Kinder am meisten. Wir sind der erste Jesus, den unsere Kinder kennenlernen. Ja, bevor sie, also sobald sie auf der Welt sind, bevor sie nochmal mit dem Glauben so in Berührung kommen, dass sie ihren Entscheidungsmoment vielleicht haben. Also wir sind der erste Jesus auch für unser Umfeld, auch für unsere Ehe. Also wir leben auch unseren Kindern vor in unserer Ehe, wie es Jesus. Aber Ehe und Jesus ist auch nochmal ein anderes Thema. Einfach Mama sein ist das Thema heute. Und es ist manchmal so schwer, einfach Mama zu sein. Und es ist manchmal auch für manche, glaube ich, echt unbefriedigend, einfach Mama zu sein. Für so Leute, die gerne viele Sachen gleichzeitig machen, es ist natürlich nicht die Erfüllung des Lebens, nur Mama zu sein. Und es geht auch nicht um nur Mama sein in dieser Episode, sondern um einfach Mama sein. Also sich nicht so vollmüllen zu lassen vom Außen herum und einfach mal zu schauen, wo ist mein Kind, wo stehe ich gerade, wie geht es eigentlich mir und kann ich, wenn ich mal ein bisschen mehr wieder mit meinem Kind Zeit verbringe, mein eigenes Leben auch entschleunigen. Ich habe darüber einen Blogartikel geschrieben, als mein Baby gerade geboren wurde, die Zeit stand still. Also ich war sehr gesegnet, meine Familie hat sich irgendwie um alles drumherum gekümmert und ich konnte echt nur Zeit mit meinem Baby haben. Aber die Zeit, die war so entschleunigt und es war so ein Geschenk. Ich konnte einfach nur Mama sein. Jetzt habe ich nur gesagt, ich konnte einfach Mama sein. Ich konnte einfach Zeit mit meinem Kind verbringen. Ich konnte mein Kind kennenlernen, ihre Gesichtszüge, all diese Sachen, die sich entwickeln. Einfach Mama sein. Ja, mein Baby ist jetzt in der Phase, sie ist kurz vorm Laufen. Ich weiß, dass der Durchbruch ist schon fast da. Und jetzt ist es so wichtig, dass ich einfach Mama bin, weil ich wäre echt traurig, wenn ich verpasse, wenn sie auf einmal losläuft, weil ich gerade mit irgendwas beschäftigt bin. Wenn meine große Tochter und mein Sohn und mein Mann das zuerst sehen würden, dass mein Baby läuft. Ganz alleine. Ohne dass es jemand festhält. Ohne dass sie sich festhält. Einfach loslaufen. Und das geht eben, Oder sowas verpasst man eben, wenn man nicht mal einfach Mama ist. Und ein Aspekt über das Mama-Sein, worüber ich noch sprechen möchte, und dann will ich das ja auch abschließen, ist, die Bibel sagt, Gott wird euch trösten, wie eine Mutter einen tröstet. Und mir ging es ja jetzt auch 2 Tage irgendwie nicht so gut, ich bin völlig am Ende. Und auch wenn ich kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe, die Menschen, die meine Biografie gelesen haben, die wissen das, ist sie ja doch meine Mama. Und das Bild über eine Mama hat Gott ja in unser Herz gesetzt, ja? Und ich habe mir so gewünscht, dass meine Mami kommt und mich tröstet. Also, es klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn ihr so am Limit seid, weil eure 3 Millionen Aufgaben euch so wie so ein Bulldozer überfahren, dann wünscht sich doch jeder einfach mal kurz, dass die Mami kommt und einen Tee kocht und irgendwie das Köpfchen tätschelt oder ich weiß nicht, was eure Mamis so gemacht haben, als ihr klein wart. Und ich habe mir so gewünscht, dass meine Mami kommt und mich tröstet. Also eigentlich nicht meine Mami, sondern ich habe mir gewünscht, dass eine Mami kommt und mich tröstet. Ja, und das ist auch eine Sache, die ist so wichtig und die ist eigentlich noch wichtiger als einfach Mama sein. Einfach mal trösten. Und zwar echt, nicht dieses, oh ja, weiß nicht, wenn ein Kind hinfällt, so, oh ja, ist nicht so schlimm, sondern wow, du bist hingefallen, ich habe es gesehen, wie geht es dir? Tut dir was weh? Oder vielleicht nochmal mit dem Kind dann die Szene nachgehen, also zeigen, hier bist du raufgefallen. Wenn das Kind größer ist und seinen ersten Liebeskummer hat, dann kann man nicht sagen, also kann man schon, aber es ist billiger Trost, ach, das geht schon vorbei. Klar geht das vorbei, wir sind alle erwachsen und verheiratet oder eben auch nicht, aber wir wissen, das geht vorbei. Aber für dieses Kind geht doch in dem Moment die Welt unter. Und es braucht jemanden, der sagt, oh, ich sehe, du leidest. Weißt du, ich habe auch mal so gelitten. Ich verstehe so gut, wie du leidest. Oder wenn euer Kind das Fußballmatch irgendwie verloren hat, weil es den Ball nicht gehalten hat zum Beispiel, ja, dann ist das Kind fertig mit der Welt. Es braucht Trost und zwar nicht ja nach dem Spiel, das vor dem Spiel, sondern das war aber auch echt knapp, ne? Und ich sehe, du bist richtig frustriert, dass du den Ball nicht gefangen hast und deswegen hat ja deine Mannschaft verloren. Also versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, ihr sollt die Dinge groß machen. So, ja, manchmal ist eben nichts passiert, wenn das Kind hinfällt. Es geht einfach darum, Schmerz und Traurigkeit zu erkennen, zu benennen und dem Kind helfen, das anzunehmen. Und auch du, liebe Mama und Ehefrau oder Frau ohne Ehe oder Frau ohne Kinder, bist ja auch manchmal irgendwie traurig. Und wenn du keine gute Mutter hattest, so wie ich, also ich hatte eine Mutter, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets bemüht war, dann tröste dich selbst. Erkenn deinen Schmerz, benenn ihn und nimm ihn an. So, also Trost ist als Mutteraufgabe unglaublich wichtig. Das ist mit eins der größten Dinge. Deswegen sagt Gott auch das. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter einen tröstet. Jetzt beende ich diesen Podcast und diese Video-Episode, nachdem ich 3 Millionen Mal gesagt habe, einfach Mama sein. Und ich wünsche dir, liebe Mama, dass du schaffst, einfach Mama zu sein. Nimm dir die Momente am Tag und genieß das. Sei einfach Mama. Nimm dir die schönen Momente, nicht die, wo du schimpfen und ermahnen musst, ja, sondern nimm dir die schönen Momente. Die, wo du vielleicht mit deinem großen Kind ihr neues Meisterwerk anguckst oder mit deinem kleinen Kind einfach ein Blatt am Baum anfährst oder mit deinem mittleren Kind einfach mal 2 Minuten irgendwie zuhörst, welche Witze da um die Ecke kommen oder mit wem wer heute gespielt hat oder eben nicht. Also nimm dir die Zeit, einfach Mama sein, weil es gibt für alles eine Zeit, sagt der Prediger Salomon. Und unsere Kinder werden erwachsen. Und dann brauchen die nicht mehr eine einfach Mama sein, sondern dann brauchen die eine tröstende Mutter oder eine ratgebende Mutter. Oder dann haben wir immer eine Rolle. Aber solange unsere Kinder noch kleiner sind, können wir einfach mal Mama sein. Und in diesem Sinne, sei gesegnet. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Deine Jessica führt.